Es regnet Autoreifen. Es regnet Autoreifen. Sie springen auf und ab. Nicht zu begreifen, Krawatte bricht die Blutversorgung der Gehirne ab.